SWR 2 Hörspiel. Der Autor Dieter Hasselblatt, dessen Hörspiel Fix und Fertig Sie heute hören, war auch als Hörspielredakteur tätig. Ende der 60er Jahre führte er das Science-Fiction-Genre ins Hörspiel ein und brachte Stanisław Lem dazu, fürs Radio zu schreiben. Dieter Hasselblatt wurde 1926 in Estland geboren und starb 1997 in Neuwied. Als Autor verfasste er nicht nur Hörspiele, sondern auch Essays, Romane, Märchen und Novellen. In seinem Hörspiel Fix und Fertig, das 1983 produziert wurde, spielt Hasselblatt das Szenario eines politischen Systems durch, das seine Amtsträger nicht in anonymen, demokratischen Wahlen ermittelt, sondern im Fernsehstudio. Wer sich vor der Kamera am besten durchsetzt, bekommt das Amt. Wobei es nicht um die besseren Argumente oder um Sachkompetenz geht, sondern schlicht um Teleappeal und Schlagfertigkeit. In der Inszenierung von Gottfried von Einem mit Musik von Birger Heimann hören Sie in den Hauptrollen Judy Winter und Wolfgang Kieling. Fix und Fertig von Dieter Hasselblatt. Es sei sichergestellt, dass die gesammelten Daten ausschließlich für statistische Zwecke verwendet würden. Das Verfassungsgericht hat die Aufhebung der Parteienstruktur endgültig bestätigt. Ausgangspunkt für die entsprechende Klage waren die Duelldialoge auf dem Bildschirm. Diese seien, wie es in der Begründung heißt, ein Fortschritt gegenüber der parlamentarischen Wahlordnung. Keineswegs dürften, wie früher geschehen, Politiker über Parteienlisten in öffentliche Ämter kommen. Es sei verfassungsgemäß, dass Kandidaten für kommunale Ämter und überregionale politische Funktionen durch elektronische Medien das Vertrauen der Bürger erwerben und auf dem Weg der telefonischen Stimmabgabe gewählt werden. Ende der Nachrichten. Die aktuelle Wettervorausschau entnehmen Sie bitte dem Bildschirmtext. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bevor wir gleich umschalten zu unserer Duell-Talkshow Fix und Fertig, hier noch ein Überblick über das weitere Abendprogramm. Es ist ganz der Unterhaltung gewidmet. Um 20.45 Uhr sehen Sie die 6. Folge von Budos Bude. Dann folgt um 21.30 Uhr das aktuelle Magazin Jod, jetzt originale Tatsachen. Um 22 Uhr starten wir auf vielfachen Wunsch die Wiederholung der amerikanischen Serie Der Kommissar kommt. Sie wird in den nächsten Monaten jeden Abend um 22 Uhr ausgestrahlt. Heute beginnen wir mit Tote singe nicht. Sendeschluss wird gegen 24 Uhr sein. Soweit die Programmvorschau. Doch nun zu unserer 43. Folge von Fix und Fertig. Lou und die beiden Kandidaten warten schon auf Sie. Guten Abend, meine Damen und Herren draußen an den Bildschirmen. Herzlich willkommen bei Fix und Fertig. Wie immer live. Diesmal wird wieder der bestgeeignete Kandidat gefunden. Er oder Sie, verzeihen Sie, meine Damen, soll das schwere Amt des Beauftragten zur Betreuung technopädagogischer Kinderspielplätze in Zukunft bekleiden. Und Sie, verehrte Bürger, werden auch heute sicherlich bei diesem TV-Duell, bei dieser politischen Entscheidung mitwetten und toi, toi, toi mitgewinnen wollen. Sie haben es eben gehört in den Nachrichten, bei uns geht alles mit rechten Dingen zu. Und so wird gewettet. Gesetzt werden können nur 100 Mark in den ersten 15 Minuten während der laufenden Sendung. Ab der 16. Minute sind es dann 50 Mark und immer nur auf den zu erwartenden Sieger. Ja, ja, ich würde auch gern zum Schluss mit 100 Mark Einsatz dabei sein, wenn der Sieger fast feststeht. Aber das geht leider nicht, denn das wäre ja ungerecht. Spät wetten und dann absahnen, nicht wahr? Nun aber, Spaß beiseite. Jeder Teilnehmer hat nur eine Wett- und Stimmchance. Darüber wacht unser Computer. Er verbucht auch Ihre 100 oder 50 Mark, die Sie, verehrte Bürgerinnen und Bürger, per Telefon ganz einfach mit Ihrer Stimmabgabe auf unser Fix- und Fertigkonto kabeln. Übrigens, bei der letzten Fix- und Fertigfolge erhielt der Sieger 5 Millionen Mark, der Verlierer 3 Millionen. Genau 12,1 Millionen wurden an Sie, die mitwettenden Bürger, ausgeschüttet. Ja, und jetzt kommt's. 24.813.482 Mark und 32 Pfennig konnten gemeinnützigen Zwecken. Danke, danke. Konnten gemeinnützigen Zwecken zugeführt werden. Dafür herzlichen Dank. Stellen Sie sich mal so viel Geld in 5-Mark-Stücken auf einem Haufen vor. Das passte nicht mal in unser Studio, wo die Kandidaten Christa Christoi und Tommy Schmidt-Graudach sitzen. Nein. Stimmt's? Ja, ja. Au, mhm. Au, das dürfen Sie aber gleich nicht sagen. Nee. Das weiß ich. Ja. Das wissen wir. Tom und Christa, das wäre wieder ein Strafpunkt oder ein halber für jeden von Ihnen geworden. Sie kennen die Spielregeln. Wenn Sie sich für das Amt des Betreuers von technopädagogischen Kindern Also, wenn Sie sich hier vor Ihren Bürgern für dieses Amt qualifizieren wollen, dann dürfen Sie nicht Ja, Nein oder Ich sagen. Das Spielziel ist, den Gegner fix und fertig FF matt zu setzen, also fix und fertig zu machen. Das können Sie erreichen, indem Sie den Konkurrenten zu einem 10 Sekunden langen Schweigen bringen oder indem Sie den Konkurrenten der Lüge überführen oder indem Sie den Gegner auf 30 Strafpunkte bringen. Und zwar dadurch, dass er wiederholt Ich, Ja oder Nein sagt. Einmal Ich sagen, ein Minuspunkt, das zweite Mal Ich sagen, zwei Minuspunkte, dreimal vier Minuspunkte, viermal acht und so weiter, das verdoppelt sich immer. Und Ja und Nein bringen jeweils 3 Strafpunkte. Alle Strafpunkte werden summiert und jeweils angesagt. Ja, sonst ist in den nächsten 30 Minuten alles erlaubt. Bis auf Tätlichkeiten natürlich. Ihnen, verehrte Zuschauer, Bürger in diesem unserem Lande, wünsche ich die richtige Wahl und Wette. Toi, toi, toi. Es muss ja auch für Sie was rüberkommen. Und natürlich gute Unterhaltung. Bildschirm frei. Für fix und fertig. So. Da sind wir also. Das ist keine Frage. Das sollte keine Frage sein. Aber ohne Fragen kommen wir nicht weiter. Sie wollen also weiterkommen. Sie vielleicht nicht. Dann wären Sie doch nicht hier. Wer sind Sie überhaupt? Ihr Gesicht kenne Ihr Gesicht ist mir bekannt. Jetzt Sie hätten sind... Sie sich fast verplappert und die ersten Verlustpunkte gemacht. So leicht legt man mich nicht aufs Kreuz. Sie sind doch dieser Kommunalfunktionär, das was früher Abgeordneter hieß, dieser Dings mit dem Doppelnamen. Und weil Sie Ihren Posten behalten wollen, darum machen Sie hier mit, oder? Ja, wie ist denn mein Name? Aber lassen wir das. Wer sind Sie? Christa Christoi, Sozialfunktionärin. Aber wie heißen Sie? Warten Sie, ich komme gleich drauf. Ein Strafpunkt für ich. Der erste Summe? Strafpunkt für Sie. Ein Und das Strafpunkt. Schon in den ersten 3 Minuten. Wie wollen Sie das noch über die ganze Strecke durchhalten? Das schaffen Sie nicht. Typisch Frau. Und was machen Sie? Sozialfunktionärin, wie schon erwähnt. Wie schon erwähnt. Sie vermeiden es ein wenig mühsam, das eine von den verbotenen Worten zu sagen. Na, triumphieren Sie mal nicht zu früh. Aber inzwischen fällt mir Ihr Name ein. Nicht Meier, nicht Schmidt. Ah, doch, na, jetzt ist er da. Schmidt-Graupel oder Schmidt... Schmidt-Graudach. Nach 5 Sekunden Pause, 5 weitere Sekunden Warnsignal. Wir nähern uns das erste Mal der Fix- Wie heißen Sie eigentlich mit Vornamen, Herr Schmidt-Graudach? Nochmal geschafft. Die ersten Telefonwählbuchungen für... Tommy. Tommy? Also Thomas getauft. Thomas der Zweifler? Thomas getauft, Tommy genannt, wie das halt so geht. Und wie geht sowas halt so? Wenn man Thomas getauft ist, wieso dann Tommy? Dumme Frage, das gehört nicht hierher. Wieso gehört das nicht hierher? Es geht doch um ganz was anderes. Und Sie müssen sich in Acht nehmen, sonst haben Sie sich ja bald verloren. Das wünschen Sie sich, Herr Schmidt-Graudach, genannt Tommy. Nennt Ihre Frau Sie auch so? Meine Frau nennt mich Tommy und nennt mich auch noch ganz anders. Warum wollen Sie das wissen, Christa Christoi? Übrigens ein komischer Name, ein typischer Mannequin-Name, Christa Christoi. Was wissen Sie schon? Na, gleich so aggressiv. Wenn das für Sie schon aggressiv ist, dann Sie... Dann jetzt kommen Sie aber ganz schön ins Schlinger, nicht? Um ein Haar sind Sie am nächsten Minuspunkt vorbeigeschlittert. Wahrscheinlich versuchen Sie immer, Ihren Gesprächspartner in die Enge zu treiben. Keineswegs würde man in meiner Situation sowas denken oder sowas tun, den anderen in die Enge treiben. Sie kommen auch ganz schön ins Rutschen. Was halten Sie eigentlich von Ihrer Funktion? Ein bisschen mehr als Sie von meiner Funktion halten. Woraus schließen Sie das? Weil Sie hier sind, weil Sie also für diesen Posten kandidieren. Oh, im Gegenteil. Ich tue es nur wegen Ihrer Unterqualifikation. Weil Sie Ihre Funktion nicht gut erfüllen. Darum. 1 + 2 = 3. Oh, jetzt nehmen Sie sogar einen Kaugummi. Sie müssen offenbar kompensieren. Sie machen immer Fehler. Warum sagen Sie nichts? Weil ich mir überlege, worüber Sie sich die ganze Zeit amüsieren. Summe? 7 Strafpunkte. Über mich vielleicht. Christa, Sie dürfen sich nur noch einmal beim Ich-Sagen erwischen lassen. Beim 5. Mal ist es aus und vorbei. Das geht ja ungemein schnell. So 3 Strafpunkte für Ja. Summe 3 Strafpunkte. Die Wettbuchungen bei Schmidt-Graudach steigen. Sie sind ungefähr 3-mal höher als für Christa Christoi. Warum wollen Sie eigentlich diesen Posten behalten? Warum wollen Sie eigentlich diesen Posten haben? Es kommt darauf an, etwas Neues zu machen. Wieso Neues? Es kommt darauf an, etwas Neues zu machen, weil Sie in Ihrer Funktion, und das ist stadtbekannt, sich mehr an Ihrem Schreibtisch festhalten, als etwas für die technopädagogischen Kinderspielplätze zu tun. Und das wollen Sie, was sind Sie doch gleich, ein Sozialmannequin? Das wollen Sie besser machen können? Natürlich. Gerade mit meiner Erfahrung bringt man sehr vieles mit, was für eine solche Funktion genau richtig ist. Dann sagen Sie mir doch mal, was das genau ist, Sozialmannequin. Ach, so Quatsch. Also reine Ablenkungs- und Fangfrage. Ausgerechnet Sie in Ihrer Funktion wissen nicht, was eine Sozialfunktionärin macht. Es kommt auf die Durchführung von Planungen an, nicht darauf, sich um Berufsbilder zu kümmern, die nun wirklich ein wenig fragwürdig sind. Oh. Sie halten den Beruf der Sozialfunktionärin für fragwürdig. Das kann man nicht sagen. Aber Sie haben es gesagt, Tommy. Jetzt nennen Sie selbst Tommy. So nennt Ihre Frau Sie doch auch. Aber Sie sind nicht meine Frau. Das hätten Sie wohl gern. Och, was Sie so daherreden. Was würden Sie mir vorschlagen, wenn mir meine Schuhe lästig wären? Ihnen Ihre Schuhe lästig? Was soll das jetzt? Dann ziehen Sie sie doch aus. Gut, also. Schuhe ausziehen. Was machen Sie denn da? Sie haben gesagt, dass die Schuhe hier, dass man sich in meiner Situation, also wenn es drückt, die Schuhe ausziehen könnte. Und das betrachten Sie als Qualifikationsbeweis für die Kommunalfunktion der technisch-pädagogischen Betreuung von Kinderspielplätzen? Die Betreuung von technopädagogischen Kinderspielplätzen, wollten Sie sagen, oder? Sehen Sie vielleicht meinen Rock? Das ist aber nicht erlaubt, was Sie da machen. Wieso sollte das nicht erlaubt sein? Alles ist erlaubt, was nicht in Tätlichkeiten gegen den anderen ausartet. Ja, aber das ist noch nie gemacht worden. Ja, sehen Sie, das ist es. Etwas, was noch nie gemacht wurde, würden Sie nicht machen. Etwas Neues würden Sie niemals akzeptieren. Und genau darum sind Sie für Ihren Posten ungeeignet. Das weiß man aber im Allgemeinen schon längst. Ach, was ausziehen hier? Also, sehen Sie, wirklich? Sowas wurde in der Fix- und Fertig-Show noch nie gemacht. Aber warum sollte man es nicht machen, um jemanden wie Sie aus dem Konzept zu bringen? Ach, Sie bringen mich gar nicht aus dem Konzept. Übrigens, Ihr Name ist absoluter Blödsinn. Christa Christoi. Das kann gar nicht Ihr richtiger Name sein. Ist auch nicht mein richtiger Name. Sehen Sie, das sage ich doch. 1 Strafpunkt für Ich. Summe, da sehen Sie. 4 Strafpunkte. So genau, passen Sie auch nicht auf. Wahrscheinlich haben Sie Gründe. Gründe, wieso Gründe? Wie meinen Sie das? Man sagt das halt so, wie Sie reagierten. Das klang ganz nach Gründen. Ach. Nach Motivationen, wenn Sie es genauer wissen wollen. Nach psychologischen Ursachen. Vielleicht handelt es sich sogar um biografische Ursachen, aber das müssen Sie selber am besten wissen. Genau genommen interessiert mich das nicht. Das müsste Sie aber interessieren. Das sagen Sie so, weil Sie jetzt irritiert sind. Weil Sie eine Frau vor sich haben, die jetzt auch den Büstenhalter abnimmt. Warum sagen Sie nichts? Oder ist Ihre Frau dick und fett? Das gehört nicht hierher. Also, ist sie's? Ist Ihre Frau dick und fett, weil Sie jetzt so wenig sagen? Oder haben Sie noch eine andere Frau außer Ihrer eigenen gesehen, so mit wenig Textilien drumrum? Es dreht sich um Ihre Qualifikation und um Ihren Namen, Christa Christoi, ein Sozialmannequin. Was ist das überhaupt? Was tut so jemand? Sie wissen es. Gerade Sie wissen es, nachdem Sie seit wie vielen Jahren eigentlich schon die kommunale Betreuung der technopädagogischen Kinderspielplätze machen. Ziehen Sie sich wieder an. Mir geht es so sehr gut. Wahrscheinlich sind Sie liederlich. Oh, was heißt liederlich? Liederlich, also heißt doch, dass jemand, wie Sie es gerade gezeigt haben, überhaupt keine Skrupel und Hemmungen hat, in aller Öffentlichkeit sowas zu machen. Was heißt schon sowas? Und was soll dabei sein? Ziehen Sie sich endlich an. Was Sie da jetzt machen, hat mit der Aufgabe, die zu tun ist, für die wir uns bewerben, für die Sie sich ja auch bewerben. 3 Strafpunkte für ja. Summe 7 Strafpunkte. Scheiße. Warum regen Sie sich darüber so auf? Lassen Sie doch mal Dampf ab und relaxen Sie. Oder wann haben Sie zuletzt mit Ihrer Frau geschlafen? Ist das lange her? Also das geht doch wohl zu weit. Bringt man Sie mit solchen Fragen so schnell aus der Fassung? Das geht Sie gar nichts an. Das geht mich im Augenblick sogar sehr viel an. Sehen Sie, Herr Schmidt-Graudach, Sie sind sicherlich ein paar Jahre älter als... Also Sie sind wahrscheinlich 10 Jahre älter und Sie machen Ihren Job schon ungefähr 8 bis 10 Jahre. Das stimmt, ungefähr. Sehen Sie, und inzwischen ist Ihnen die Puste ausgegangen. Sie halten sich mit der einen Hand an Ihrer Kommunalfunktion fest und machen mit der anderen Hand abwehrende Bewegungen, damit Ihnen niemand Ihren Posten nimmt. Aber dabei vergessen Sie, sich um die Betreuung der technopädagogischen Kinderspielplätze zu kümmern. Und das ist schlecht. Ja, das sagen Sie. Das sage... Meine Damen und Herren, wir senden. Sie setzen auf Sieg. Das sage... Christa ist wieder gut ins Rennen gekommen. Nein, sie hat im Augenblick sogar so die meisten Stimmen. Es ist nicht aufs Glatteis, Tommy. Das persönliche Fürwort in der ersten Person werde... das persönliche Fürwort in der ersten Person ist im Augenblick für mich nicht verwendbar. Aber Kompliment, Herr Schmidt-Graudach. Da haben Sie mich fast aufs Kreuz gelegt. Das wollen Sie doch. Nein. 3 Strafpunkte für Nein. Summe 10 Strafpunkte. Wie heißen Sie wirklich? Christa Christoi, das ist doch ein ausgesprochener Künstlername, wie man solche Namen in den früheren Jahrzehnten so machte. Zugegeben, der Vorname Christa ist standesamtlich eingetragen. Christoi ist eine halbe Erfindung. Eigentlich ist mein Name Christowski. Die Familie kommt aus dem Osten. Aber als Sozialfunktionärin muss man sich einen gängigeren, einen behaltbareren Namen zulegen. Das war schon immer so. Das war eine lange Ansprache. Die haben Sie aber auch wirklich nötig. Nötig? Wieso? Wobei Sie schon ziemlich viele Minuspunkte haben. Weniger als Sie. 7 für mich. 10 für Sie. Nun lassen Sie doch wenigstens Ihren Slip an. Sie müssen selber ziemlich aufpassen, Herr Schmidt. Graudach. Schamlos. Dass Sie als Mann davon nicht loskommen. Herr Schmidt, Frau... Grau. Was ist? Sagen Sie doch was. Also an dieser Stelle zu gewinnen, so leicht sollten Sie es mir nicht machen. Doch bitte verhindern Sie doch diesen Striptease. Wir müssen weitermachen. Das Qualifikationsspiel läuft. Warum sehen Sie mich nicht an? Was ist eigentlich los mit Ihnen, Tommy? Frauen haben es leicht, sich auszuziehen. Wenn Frauen nackt sind, dann entblößen sie weniger als wir. Das ist nicht dasselbe. Da könnten Sie recht haben, auch wenn Sie sich bisher als smarter Politdepp aufgeführt haben. Das ist eine Beleidigung. Beleidigungen sind erlaubt. Aber Beleidigungen sind kein Zeichen für guten Stil. Sie haben in keiner Hinsicht einen guten Stil. Das sagen Sie. Sie müssen ganz offensichtlich Dampf ablassen. Wenigstens legen Sie keine aufsässigen Weinkrämpfe hin und auch keine Wutanfälle, die Ihre Frigidität vertuschen sollen. Oh, sieh mal an. Da plaudert ein Pascha aus dem Nähkörbchen. Ach, verheddern Sie sich nicht in Ihren Emanzipationsgewäsch. Stil, Herr Schmidt-Graudach, Stil. Ach was. Frieren Sie eigentlich nicht? Wann werden Sie endlich erwachsen? Wie meinen Sie das? Sie sind das beste Beispiel dafür, dass Männer einfach nicht erwachsen werden. Und Sie das beste Beispiel dafür, dass Frauen es nicht verstehen, Kind zu bleiben und nicht erwachsen zu werden. Was sie so erwachsen nennen. Was denn? Na, Männer können das ganz einfach. Spielen. Und darum liegt mir so etwas wie die technopädagogische Betreuung der Kinderspielplätze am Herzen. Dann müssen sie aber wirklich besser funktionieren. Wieso besser funktionieren? Wir geben den Kindern die Spielmaterialien. Wir schenken sie den Kindern unserer Stadt. Schenken? Na, das ist aber auch reichlich übertrieben. Schenken ist es nicht. Sie greifen lediglich in den Topf ihrer kommunalen Geldmittel, kaufen irgendwas und stellen es auf die Kinderspielplätze. Das ist nicht schenken. Und dann diese Gestelle. Schenken, davon verstehen Sie vielleicht nichts, Christa Christol. Schenken, wo steht das geschrieben, ist Brückenschlagen über den Abgrund unserer Einsamkeit. Schenken ist sich begeilen an der Freude des Beschenkten. Das ist es, Herr Schmidt-Graudach, warum Sie diesen Posten so gerne behalten wollen. Und jetzt sagen Sie nichts. Also warum sollte man Ihnen weiterhelfen? Fragen wir mal so. Wann haben Sie Ihrer Frau zum letzten Mal etwas geschenkt und was? Eine Mitternachtsruhe, eine Mitternachtsrose. Und wann war das? Um Mitternacht, wie gesagt. Wann? Nicht um wie viel Uhr? Wie gesagt, um Mitternacht. Was soll denn das dumme Gefrage? Das gehört nicht hierher. Das hat alles wirklich, wirklich nichts mit dem hier, warum wir hier sind, zu tun. Warum regen Sie sich so auf, Herr Schmidt, gerade? Zähl mich doch schon wieder an. Aufregen, aufregen. Wer regt sich hier auf? Wirklich? Warum regen Sie sich so auf? Immer wenn von Ihrer Frau die Rede ist, weichen Sie aus oder regen sich auf? Wie stellen Sie sich eigentlich die technopädagogische Betreuung der Kinderspielplätze vor? Sehen Sie schon wieder, weichen Sie aus. Aber das werde... Also, das wird rauszukriegen sein, oder? Was meinen Sie? Ja, das ist Ihre Sache. Na also denn, damit Sie nicht ständig Zeit schinden, indem Sie weiter und weiter danach fragen. Aber denken Sie nicht, dass Ihre Beziehung zu Ihrer Frau von mir vergessen wird. Da fällt mir etwas ein. Warten Sie. Sagen Sie, Herr Schmidt-Graudach, warum Sie diese Kommunalfunktion gerade mit Kindern ausüben. Sie brauchen mir nicht zu antworten. Was da los ist, ist deutlich. Also. Und wieder mal eine lange Ansprache, die Sie offenbar nötig haben. Gegen die Sie was haben? Gegen die man nichts zu haben braucht. Jetzt wird mir deutlich, falls man das nicht schon aus den früheren Folgen dieser Fix- und Fertig-Duell-Show gelernt hat, was der beste Trick ist, um den anderen zum Benutzen des persönlichen Fürworts zu bringen. Wie ich gerade erfahre, hatten wir im Bereich des Senders Pfaffenberg einen Bildausfall. Jetzt ist wieder alles okay. Sie sind, sie haben und sie tun. Das Duell geht weiter. Die Wettbuchung für Christa steigt. Fühlt und dann doch... Inzwischen mit 50 Mark Einsatz. Wählen Sie weiter. Wetten Sie weiter. Gut, aber das haben wir beide, Sie und Sie, jetzt sage ich, jetzt geschenkt. Geschenkt. Gut, sei es drum. Betreuung von technopädagogischen Kinderspielplätzen. Damit Sie es nun endlich einmal wissen. In meiner Funktion weiß man sowas. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht so genau. Aha, Christa Christoi weiß alles. Sie weiß nicht alles, aber sie weiß vielleicht mehr als Sie, Tommy. Das stimmt nicht. Mehr als Sie. Und vielleicht mehr als Ihnen lieb ist. Aber sagen Sie mal, was ist denn immer mit Ihnen los, wenn von Ihrer Frau die Rede ist? Was soll los sein? Wenn man Sie zum Beispiel fragt, ob Sie dick und fett ist. Ach, das... Ach, lassen Sie das. Da wichen Sie schon mal aus. Warum haben Sie nicht direkt auf meine Frage geantwortet? Das ist meine Sache, das geht Sie nichts an. Und wenn es Ihre Sache ist, in diesem Gespräch hier geht es mich doch etwas an. Also, Herr Schmidt-Grauder, was ist mit Ihrer Frau? Darauf brauchen Sie gar nicht herumzureiten. Darauf muss man sogar herumreiten, in solch einer Show. Wann haben Sie ihr die Mitternachtsrosen, wie Sie das nennen, geschenkt? Das ist meine Privatsache. Wollen Sie darüber nicht sprechen? Wenn Sie unbedingt wollen. Natürlich. Sagen Sie es doch. Wann schenkten Sie Ihrer Frau diese Kitsch-Postkarten Mitternachtsrosen, wie Sie es nennen? Um Mitternacht, an diesem, was war das gleich? Denken Sie nach. Also was wird es gewesen sein? Freitag und Samstag, das tut nichts zur Sache. Und wie lange ist es her? Sprechen wir lieber von der technopädagogischen Betreuung der Kinderspielplätze. Darüber sprechen wir jetzt nicht. Wir sprechen jetzt über Ihre Frau. Bitte. Warum schenkten Sie ihr an diesem Freitag oder Samstag oder wann auch immer? Und Sie sagen nicht, wann das war? Warum schenkten Sie ihr Rosen um Mitternacht? Liebt Ihre Frau Sie? Was ist schon Liebe? Sagen Sie es. Haben Sie denn Kinder, Christa Christoi? Mein Sohn ist 7 Jahre alt, aber haben Sie Kinder? Warum fragen Sie das? Kinderbetreuung, Kompensation, Ersatzbefriedigung. Haben Sie tatsächlich keine Kinder? Ihr Sohn lebt bei Ihnen. Mein Sohn lebt bei mir und wahrscheinlich sieht er jetzt zu. Dann hat er gesehen, wie Sie sich auszogen. Er weiß sowieso, wie seine Mutter nackt aussieht, oder was dachten Sie? Wie machen denn Sie das? Würden Sie dann die technopädagogische Betreuung der Kinderspielplätze mit Striptease... Tommy. Wie machen Sie das eigentlich mit Ihren Kindern, Herr Schmidt-Graudach? Mit meinen Kindern? Mhm. Mit Kindern muss man vorsichtig sein und gleichzeitig intensiv. In der Tat. Kinder sind sehr clever. Cleverer als wir Erwachsenen. Oder was für Erfahrungen haben Sie denn mit Kindern gemacht? Oder gibt es gar keine Mitternachtsrosen? Was war da wirklich los? Sieht Ihre Frau jetzt auch zu? Meine Frau? Also sie sieht nicht zu. Wie meinen Sie das? Sieht Ihre Frau jetzt zu? Also jetzt mal endlich Schluss damit. Meine Frau hat mit der Sache hier gar nichts zu tun. Schnee von gestern, um Sie zu zitieren. Meine Frau hat wirklich mit dem hier nichts zu tun. Geschenkt. Um Sie erneut zu zitieren. Typischer Fall von Denkste. Wen meinen Sie? Typischer Fall von Denkste, Christa Christoi. Was soll denn diese Christa Christoi in Sachen Denkste gedacht haben? Ach, lassen Sie das doch. Wir sollten von der Sache sprechen, der Sache, weswegen wir hier in dieser Fix- und Fertig-Duell-Dialog-Talkshow auf dem Bildschirm sind, vor den Kameras, wo jemand wie Sie sich auszieht. Und auch wieder anzieht. Und wo jemand wie Sie sich auf die Schenkel klatscht, sich die Stirn abwischt, mit dem Kopf schüttelt und fast fix und fertig matt gesetzt wird. Fast, aber nicht faktisch. Wann war denn das mit Ihrer Frau und den angeblichen Mitternachtsrosen? Weichen Sie doch nicht ständig aus, Tommy. Ihre Frau sieht nicht zu, wenn Sie sich zu bewähren versuchen. Ihre Frau ist ein Problem für Sie. Meine Frau ist... kein Problem für mich. Wenn Ihre Frau einerseits ein Problem ist und andererseits kein Problem, was ist mit Ihrer Frau? Meine Frau, die... Bitte? Wenn meine Frau aus dem Spiel lassen könnte. Das wünschen Sie sich, aber warum wünschen Sie sich das? Warum bitten Sie jetzt darum? Deswegen haben wir doch heute diese faire, öffentliche Sache, diese Zwiegesprächkiste, bei der alles erlaubt ist, lauter Klartext. Warum wollen Sie etwas aus diesem Zwiegespräch ausklammern, Tommy? Sie müssen doch Gründe haben. Na, was wissen Sie schon? Eben. Aber was verbergen Sie? Warum schenkten Sie Ihrer Frau diese Mitternachtsrosen? Oder anders gefragt, warum fielen Ihnen die Kitschpostkarten Mitternachtsrosen gerade mein in diesem Augenblick Gott. Ein? Da muss doch was los gewesen sein. Und außerdem haben Sie diesen Posten. Kinder, da muss man doch dahinter kommen können. Was ist los mit Ihnen? Sie haben eine Leiche im Keller. Eine Leiche im Keller. Das Problem ist die bauliche Erstellung von technokreativen Aggregaten für Kinderspielplätze. Was war das? Eine amtlich-technologische Formulierung in solch einem Augenblick? Was ist daraus zu schließen? Darauf komme ich. Darauf muss man doch kommen. Na, Sie nicht. Warten Sie, wir werden es gleich haben. Wann haben Sie gesagt, denn Sie haben es gesagt, dass diese Christa Christoi, die Ihnen gegenüber sitzt, wenigstens keinen aufsässigen Weinkrampf hinlegt und auch keinen Wutanfall kriegt? Das gehört aber jetzt nicht hierher. Doch, doch. Keinen Wutanfall und damit nicht irgendeine Frigidität vertuschen will. So haben Sie sich doch geäußert. Und das hat Wetten mit Ihrer Frau zu tun. Das war nicht bloß so allgemein gesagt. Das stammt genau aus der Hosentasche der persönlichen Erfahrung. Nun haben Sie sich mal nicht so wichtig. Weichen Sie nicht Wer aus. Wer weicht hier aus? Sie weichen aus. Sagen Sie doch was zur Mitternacht und den Rosen. Und sagen Sie doch, wann Sie mit Ihrer Frau zum letzten Mal geschlafen haben. Meine Frau würde natürlich zusehen, wenn... Wenn sie nicht betrunken ist. Was soll denn das? Das ist eine Frechheit. Das ist keine Frechheit, das ist eine Diagnose. Frigidität und Wutausbrüche. Ach was? Woher wollen Sie... Und daraus folgt, sowas fällt Ihnen hier so nebenbei einfach ein. Also gehört das zu den Erfahrungen, die Sie mit der Frau machen, mit der Sie zusammen sind und mit der Sie offenbar zu selten schlafen. Eine Frau braucht das. Sonst würde sie nicht so viel trinken. Meine Frau trinkt gar nicht. Warum ist überhaupt immerzu von meiner Frau die Rede? Weil da irgendetwas los ist. Und das ist es, was ich herauskriegen muss. 8 Strafpunkte für ich. Summe? Weil all dies nicht nur Sie und mich angeht. Es wird immer spannender, verehrte Bürger. Jetzt kann Christa nur noch ein einziges Mal ich sagen. Allenfalls ein paar Ja's oder Neins. Noch einmal ich, dann hätte sie 15 plus 16, also zusammen 31 Strafpunkte. Und das wäre das Aus. Wer wird siegen? Wer wird gewählt? Joker, kein ohne. Der Kandidat Schmidt-Graudach zieht den Joker. Die Fix- und Fertig-Mattfrist wird auf 5 Sekunden verkürzt. Ja, das haben Sie offensichtlich jetzt nötig. Spannung. Sie bringen sich selbst damit in eine ziemlich schwierige Lage, denn dann haben Sie anschließend nur noch 10 Mal muss gereimt werden, kein jetzt Wort auf zweimal vorkommen. Joker. Chance. Also los, fragen Sie. Kein Fix ohne Fertig. Keine Gegenwart ohne Gegenwärtig. 1. Gut. Aber es hat ein bisschen lange gedauert, oder? Machen Sie weiter. Kein Gegenwärtig ohne Gegenwart. Das ist nicht erlaubt. Doch, das ist erlaubt. Es dreht sich nur um die Reimworte. Also kein Gegenwärtig ohne Gegenwart. Darauf müssen Sie aber auch einen Reim wissen. Sehen Sie lieber auf das Blinkzeichen. Sie haben jetzt keine Zeit mehr. Denn für Sie läuft es, ob wir reden oder nicht. Kein Rübezahl ohne Regenwart. 2. Kein Rübezahl ohne Rübe. Kein Regenwetter ohne Trübe. 3. Na, das war ein bisschen billig, aber... Da sieht man es. Sozialen Mannequin. Machen Sie schon. Kein Morgen ohne gestern. Keine Frau ohne Schwester. 4. Haben Sie denn welche? Das gehört nicht zu kein ohne. Ja, also kein Kino ohne Western. Kein ohne, ohne Lästern. 5. Immer noch munter. Also dann kein Dampf ohne Luft. Kein Schuft ohne Gruft. Merken Sie sich das einmal. 6. Warten Sie. Keine Welt ohne Menschen. Längst bekannt. Keine Gedichtsammlung ohne die Gottfried-Benschen. 7. Ui, Sie haben sie vorbereitet. Und wenn? Das ist nicht verboten. Machen Sie weiter. Kein Schmied ohne Graudach. Kein Haus ohne Baudach. Ach. Aber das haben Sie schon vorher überlegt, Herr Schmidt, Graudach mit dem Baudach. Das war ein bisschen mager. Ja, der Mensch muss auch spontan sein, oder? Machen Sie weiter im Kein ohne. Das hat mit Kein ohne nichts zu tun. Ihre Zeit läuft, weil von Ihnen kein Kein ohne kommt. Keine Fassade ohne Tündchen. Kein Standrecht ohne Lünchen. Nein. Kein Bayern ohne München. Das war jetzt das 10. Mal. Hoffentlich wissen Sie selbst einen 4. Reim auf München. Ihre Zeit läuft. Kein München ohne Brünnchen. 10. Ja. Ob Sie selbst einen Reim darauf gewusst hätten, nachdem Tünnchen, Lünnchen oder München schon verbraucht waren? Also, Herr Schmidt-Graudach. Also, das muss ich ja jetzt nicht mehr sagen. Hm? 2 Strafpunkte für ich. 3 Strafpunkte Summe für ja. 12 Strafpunkte. Summe. 15 Strafpunkte. Beide Kandidaten haben jetzt 15 Strafpunkte. Die Buchungsquote auf der Seite von Christa Christoi steigt. Ja, wetten Sie weiter, noch ist alles offen. Wählen Sie. Und für Kandidat Schmidt-Graudach jetzt die verkürzte Fix- und Fertigfrist wegen dem Kein-Ohne-Joker. Nur noch 5 Sekunden. Glauben Sie jetzt nicht, dass Christa Christoi hier in ein ähnlich höhnisches oder triumphierendes Gelächter ausbricht wie Sie vorhin? Sie, damit wollen Sie sich qualifizieren. Womit bitte? Mit dieser, gehen Sie doch weg. Erst immer zu von meiner Frau reden und jetzt verbieten Sie mir noch zu lachen. Gut. Dekouvrieren Sie sich ruhig weiter. Dekouvrieren? So. Wozu denn, wodurch denn das jetzt wieder? Ihre Frau mag offenbar nicht, wenn Sie lachen. Meine Frau lachen, darauf muss man nicht antworten. Darauf muss man natürlich nicht antworten. Hm. Besonders dann nicht, wenn man keine Antwort weiß. Oder gar keine Antwort nötig ist. Nun kokettieren Sie nicht mit Ihrer Ahnungslosigkeit. Na, wer ahnungslos ist, das sieht man ja. 3 Strafpunkte für ja. Summe 18 Strafpunkte. Ihre Frau kann gar nicht zusehen. Hm. Was soll das? Woher wissen Sie das? Sehen Sie? Jetzt haben Sie selbst zugegeben. Sie kann gar nicht zusehen, weil Ihre Frau vielleicht gar nicht da ist. Also das gehört nicht hierher. Das sagen Sie immer zu, Tommy. Aber es gehört hierher. Warum Sie Ihre Frau geheiratet haben, das werden wir hier nicht herauskriegen. Es ist doch nicht nötig. Nötig ist, dass Sie sich qualifizieren. Irgendetwas in Ihrem Privatleben, Tommy, muss so schrecklich für Sie sein. Schrecklich? Muss so schrecklich für Sie sein, dass Sie hierüber immerzu nicht sprechen wollen. Aber wenn es richtig ist, dass unsere neue Form von Demokratie Öffentlichkeit in jeder Hinsicht bedeutet, gerade dann, wenn man Funktionen in öffentlichen Verantwortung übernommen hat. Nun hören Sie doch schon damit auf. Sie müssen sich qualifizieren. Sie müssen zeigen, dass Sie für eine solche Funktion geeignet sind. Wenn das so ist, und das hat sich schon lange bewährt, dann gehört das Privatleben genau so dazu. Immer wenn von Ihrer Frau die Rede ist, zucken Sie zusammen oder machen Fehler oder tun so, als ob es nicht hierher gehört. So ist es doch. Nein, Sie haben sich verhört oder legen alles falsch aus. Das kennt man. Die Mitternachtsrosen. Ach. Das ist es. Das war in einer ganz bestimmten Nacht. Was kann da gewesen sein? Wann schenkt jemand wie Sie, wie Sie, Christa, seiner Frau zu Mitternacht Rosen? Sie sind ahnungslos. Sie. Wann tut man das? Der große Frust ist los. Also muss man ihn mit Rosen zum Mitternacht zudecken. Aber das hilft nicht. Frust ist auch so ein Wort. Wahrscheinlich hatte sie getrunken. Davor haben sie sich gestritten. Davor. Nicht irgendeine Ehestreitigkeit. Es ging um Kinderlosigkeit. Das bilden Sie sich doch auf Ihr eines Kind nichts ein. Oder haben Sie Ihrer Frau gesagt, dass Sie nicht... Wie wollen Sie schon wissen, was ein Mann seiner Frau sagt? Was Sie... Tommy, Ihrer Frau gesagt haben. Spekulationen, Unterstellungen. Aber mir wird langsam klar, was los ist mit Ihnen und Ihrer Ehe. Also Sie haben doch keine Ahnung von Ehe. Sie haben bloß ein Kind. Das ist alles. Und das ist sehr viel. Wo haben Sie denn damals die Rosen gekauft? Wo die Rosen am... In dem Bahnhof kriegt man doch jederzeit Blumen. Dann sind Sie also extra zum Bahnhof gefahren? Extra? Natürlich extra zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Und als Sie nach Hause kamen, was war da mit Ihrer Frau? Sie lag da, man soll nicht so viel trinken. Ja, wirklich nichts. Wirklich. Das sollte man nicht. Aber wenn Sie losliefen, um Rosen zu kaufen, dann haben Sie doch ein ganz, ganz schlechtes Gewissen gehabt. Ein schlechtes Gewissen? Schuldgefühle. Weil Sie wussten, dass Sie schuld waren am Alkohol. Da war sie selbst schuld dran. War? Sie? Das war sie. Ist es nicht mehr? Wieso ist? Das ist die Frage an Sie, an Ihr Gewissen. Ach, sie hat sich selbst auf dem Gewissen. Endlich kommen wir der Sache näher. Welcher Sache? Das mit Ihrer Frau und Ihren Schuldgefühlen. Gefühle, Frauen reden immer von Gefühlen. Warum fassen Sie sich denn jetzt an den Kragen? Hm? Sitzt Ihr Hemd nicht richtig? Dann machen Sie doch einfach Ihren Kragen auf und nehmen Sie Ihren komischen Schlips ab. Mein Schlips geht Sie gar nichts an. Sie komisches sozialen Mannequin, überhaupt nichts. Nichts. Beruhigen Sie sich doch, Herr Schmidt-Graudach. Warum regen Sie sich denn so auf? Ich habe keine Spur. Wer regt sich denn hier auf? Außerdem mein Schlips. Kennen Sie den Slogan, God is watching you, so give him a good show? Die Leute gucken zu. Also passen Sie auf, dass Sie eine gute Figur vor den Leuten machen. Sie machen allerdings überhaupt keine gute Figur. Das können Sie gar nicht beurteilen. Warum also? Weil Sie schuld sind an dieser Sache mit Ihrer Frau. Schluss jetzt! Jetzt sind Sie am Ende, oder? Ein Kollaps war es, ein Kollaps. Das hat auch der Notarzt, der hat das auch gesagt. Dann sind Sie richtig zu bewundern, Tommy. Diese private Belastung und dann einen Job wie Ihren wahrnehmen müssen. Alle Achtung, Herr Schmidt-Graudach. Aber wie werden Sie damit fertig? Fertig? Wieso fertig? Das Signal zeigt doch gar nicht fertig an. Wieso fertig? Was haben Sie da gesagt? Dass Sie damit nicht fertig werden. Also doch nicht fertig. Dann dazu haben Sie auch gar kein Recht zu bestimmen, wann das fertig kommt oder nicht. Natürlich nicht. Aber Sie wissen es besser als der Notarzt. Was? Was mit Ihrer Frau wirklich los war? Warum Ihre Frau, das ist es, nicht mehr am Leben ist? Ja, ich habe diese... 3 Schlafpunkte für Ja. Summe 21, 24 Schlafpunkte für Ich. Herr Schmidt-Graudach, das wollte ich nicht. Ich habe diese 16 Strafpunkte. Ich bin Quälerei satt, aber ich... Summe 36 31 Strafpunkte. Los, schnell! Einen Arzt, das ist jetzt kein Spiel mehr. So, hol dir doch einen Arzt! Meine Kinder. Fix und fertig. Wer hat gesiegt? Ich kann es im Augenblick nicht sagen. Ja, es ging so rasant. Der Fix und fertig Wahlausschuss, alles vereidigt, wird die Aufzeichnung quasi das Zielfoto auswerten müssen. Ja, es war spannend. Es ist noch spannend. Sie, verehrte Wähler und Wetter, waren großartig. Ihre Beteiligung, soweit ich es an der Schautafel ablesen kann, knappe 90 Millionen Mark Einsatz. Ihre Beteiligung hat jeden Rekord gebrochen. Ich sage auf Wiedersehen. Das Spiel ist aus. Fix und fertig von Dieter Hasselblatt. Christa Christheu, Judy Winter. Thomas Schmidt-Graudach, Wolfgang Kieling. Sowie Michael Thomas, Werner Feigl, Ute Boy, Joachim Pukas und Ute Kannenberg. Musik Birger Heimann. Regie Gottfried von Einem. Produktion Rias Berlin mit Radio Bremen 1983. Am kommenden Sonntag hören Sie dann wieder zur gewohnten Zeit um 18:20 Uhr das Hörspiel Gewitter von Sina Ness.